Katharina Barley zeigt sich entschlossen, der Datenmissbrauch von Facebook darf nicht ohne Folgen bleiben, kündigt die Justizministerin an, und das Schuldeingeständnis von Firmenchef Mark Zuckerberg scheint der Sozialdemokratin nicht auszureichen, weil auch von mehr als 300.000 deutschen Facebook-Nutzern Daten ohne deren Einverständnis weitergegeben wurden, verlangt Barley nun, dass die Betroffenen informiert werden. Dies sei ihr in der vergangenen Woche zugesagt worden. Facebook müsse dem nun umgehend und gewissenhaft nachkommen. Das Vertrauen in Facebook ist massiv geschwunden. Und Vertrauen ist die Währung, mit der diese Unternehmen bezahlt werden. Deswegen ist das ein weiterer Grund, weshalb Facebook besser daran tut, sich an die Regeln zu halten. Mutmaßlich wurden Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern an die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica weitergegeben, deutlich mehr als zunächst von Facebook eingeräumt. Dagegen hat inzwischen auch die EU-Kommission protestiert. In der kommenden Woche soll es zu einem Treffen mit dem US-Konzern kommen. Brüssel fordert insbesondere Auskunft darüber, ob illegal erworbene Daten auch eine Rolle beim Brexit-Referendum gespielt haben könnten. Auch deutsche Politiker fordern mehr Aufklärung und mehr Transparenz. Nach Ansicht von FDP-Generalsekretärin Nicola Beer müsste jeder Nutzer nachvollziehen können, nach welchen Kriterien Daten erhoben und ausgewertet werden. Beer fordert im SWR-Gespräch, Unternehmen müssten dies künftig offenlegen. Die Algorithmen in ihrem Bestandteil, die sind eben ein Geschäftsgeheimnis und das ist auch nach unserer Rechtslage als Eigentumsrecht geschützt. Aber mir geht es darum, eben auf der einen Seite das Geschäftsgeheimnis zu wahren, aber durch eine Art Algorithmenbeipackzettel dem Nutzer transparent zu machen, wohin diese Algorithmen zielen, also was der Zweck dieses Algorithmus ist, weil dann kann ich als Nutzer auch entscheiden, ob ich diesem Unternehmen meine Daten anvertraue oder nicht. Konstantin von Notz, Netzexperte der Grünen, kritisiert die Bundesregierung. Sie habe es über Jahre unterlassen, gegenüber Facebook und anderen marktmächtigen Akteuren auf die Einhaltung von Recht und Gesetz zu pochen. Justizministerin Barley setzt für die Zukunft ganz auf die Europäische Datenschutzverordnung, die im Mai in Kraft treten wird. Das unerlaubte Weitergeben von Daten werde dann mit empfindlichen Strafen belegt. Das Bußgeld, was dann auf Verstöße steht, wird drastisch erhöht werden. Das wird im Fall von Facebook auf 1,6 Milliarden Euro datiert werden. Das ist eine ganze Menge. Und da überlegt man sich schon, ob man gegen Regeln verstößt. Die Sozialdemokratin will nun auch prüfen, ob andere Anbieter ebenfalls Nutzer- und Kontaktdaten unzulässig verkauft haben.